Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15. Dabei handelt es sich um die Beratung des Berichtes der Bundesregierung über legale und illegale Waffenexporte und die Aufrüstung durch Firmen der Bundesrepublik Deutschland. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen, wobei die Gruppen jeweils 5 Minuten Redezeit erhalten sollen. Wiedergang. Besteht damit Einverständnis? Kriminalhörspiel von Peter Meisenberg. Dieses ist der Fall, der ist so beschlossen. Als erstes hat das Wort Herr parlamentarischer Staatssekretär. Ich dachte, es wäre alles besprochen. Fast alles, bis auf die Summe. Das überlassen wir ganz Ihrem Verhandlungsgeschick. Klingt fast so, als wäre es Ihnen egal. Ich bitte Sie, schlagen Sie so viel wie möglich raus. Sie wissen ja, da sind diesmal eine Menge von Töpfen zu bedienen. Sie haben also keine exakte Größenvorstellung? Sie machen das schon, Gräbert. Wann fliegen Sie? Übermorgen. Also dann wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Verhandlung. Informationen unverzüglich an die zuständigen Stellen weitergeleitet hat. Und die Staatssekretär, eine zusätzliche Information will offensichtlich der Abgeordnete Hinsken erbitten. Sind Sie bereit, eine solche Frage zu beantworten? Selbstverständlich, Herr Präsident. So. Herr Staatssekretär, Sie haben jetzt mehrere Firmen genannt, die hier in Misskredit gebracht wurden aufgrund von Waffenlieferungen in den Irak. Würden Sie bereit sein, die Feststellung hier zu treffen, dass so bekannte deutsche Firmen wie MBB und Siemens laut IAEO nicht geliefert haben, weil ich meine, es ist von größtem öffentlichen Interesse, dieses auch hier seitens der Bundesregierung bei dieser Debatte festzustellen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich nehme nichts mit, was mir nicht gehört. Den Kiriko kannst du übrigens auch behalten. Ich habe ihn dir geschenkt, der gehört dir. Ich will ihn aber nicht. Ich konnte diesen metaphysischen Mist nie ausstehen. Er ist aber eine Menge wert. Haha. Dachtest du, ich versilber ihn? Ich will nichts von dir. Nichts. Wie du meinst? Darf ich dann wenigstens erfahren, für wann du deinen Auszug geplant hast? Morgen früh um 9 kommt der Möbelwagen. Oh, gleich morgen. Du wirst wohl nichts dagegen haben, wenn ich mir dieses Schauspiel erspare und schon einen Tag früher abreise. Ich bitte sogar darum. Dann könnte ich also auch, sagen wir, ab morgen Mittag die Handwerker bestellen? Die Handwerker? Ja, ich habe die Wohnung verkauft. Noch bevor du wusstest, dass ich ausziehe? Ja. Es gab mal eine Zeit, da konnte man deine Kaltschnäuzigkeit mit Souveränität verwechseln. Kanzlei Boringer, guten Morgen. Gräbert, Metro Boringer bitte. Der Metro hat heute Vormittag Termine, Herr Gräbert. Dann melden Sie mich bitte für heute Nachmittag an. Aber Ihr Termin ist doch morgen. Ich komme eben einen Tag früher, das dürfte doch wohl kein Problem sein. $20 Millionen? Es ist nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren noch. Diese Transfers sind inzwischen Thema in x Untersuchungsausschüssen. Es braucht am Ende nur in dieser Stiftung zu landen. Aber die Wege nach Liechtenstein sind jetzt transparenter geworden. Deswegen bin ich bei Ihnen. Rechtssprechung und der Rechtsverfolgung unnachsichtig nachgehen. Eine weitere Frage? Ja, bitte. Herr Staatssekretär, ich kann Ihnen voll und ganz beipflichten. Ich meinte, diese Frage nur stellen zu müssen, weil eben MBB und Siemens in besonderem Misskredit geraten sind und diese Firmen eben deshalb erwähnt werden sollen. Die Fragestellung ist nicht dazu geeignet, die Rechtfertigung für die erste Frage zu geben. Also das möchte ich denn doch mal hier feststellen. So, haben Sie noch eine Frage jetzt? Das wäre es, Herr Präsident. So, dann bitte ich fortzufahren. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat mich heute Morgen angerufen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass da was nicht stimmt. Er kann nichts wissen, machen Sie sich keine Sorgen. Und Ihre Vorbereitungen? Alles im Zeitplan. In einer Stunde haben Sie ein Problem weniger. Ja. Dass Sie die Drecksarbeit beherrschen, daran habe ich keine Zweifel. Aber was ist mit Ihrem Mann in Kairo? Ist hervorragend präpariert, da dürfte eigentlich auch nicht schiefgehen. Dürfte, eigentlich. Da sagen Sie es ja selbst. Also ich halte Ihren Plan nach wie vor für äußerst riskant. Sie wissen doch, dass es keine Alternative gibt. Die Gegenseite verhandelt nur und ausschließlich mit Grebert, mit sonst niemandem. Wenn Ihr Mann auffliegt, ist alles geplatzt. Wir halten das Risiko so gering wie möglich. Und wenn wir alles auf Null stellen und Grebert diesen einen Deal noch machen lassen? Sie wissen doch ganz genau, dass Grebert überhaupt nicht daran denkt, diesen Deal bis zum Ende durchzuziehen. Laut Ihren Informationen. Auf die konnten Sie sich doch bisher immer verlassen. Signalisiert haben. Vielen Dank. Das sind ziemlich ungewöhnliche Wege, die Sie da vorschlagen. Je ungewöhnlicher, desto schwerer nachzuvollziehen. Bisher haben Sie noch nie alles über Ihre Privatkonten laufen lassen. In dem Fall scheint es mir das Sicherste. Ich habe mich bisher noch nie für den Gegenstand Ihrer Geschäfte interessiert, aber täusche ich mich, wenn ich dieses Mal bei Ihnen eine Hypervorsicht, vielleicht so etwas wie Skrupel zu spüren meine? Es geht wie immer bloß um Geld. Nur dieses Mal um etwas mehr. Wann ist der erste Transfer? Morgen fliege ich nach Kairo. Wenn alles klappt, Ende der Woche. Sind Sie die nächsten Tage zu erreichen? Ich nehme das Handy mit. Telefon. Ich bin Handwerker und kein Sekretär. Und ein Drucker-Wörter? Na ja, der ist ausgeschaltet. Was geht uns an? Vielleicht gar nichts für ihn. Er hat die Wohnung verkauft, ist im Ausland und Frau ist ausgezogen. Könnte der Chef sein. Na gut. Guten Tag. Mein Name ist Grebert. Ich habe reservieren lassen. Herr Grebert, ist etwas nicht in Ordnung? Was heißt denn nicht in Ordnung? Mein Flug hat eine halbe Stunde Verspätung. Das ist alles. Ihr Flug? Sie sind doch schon gestern angekommen. Ich habe Ihnen und Ihrem Geschäftspartner gerade Getränke im kleinen Besprechungsraum bringen lassen. Gesprächspartner? Getränke? Ich bin doch gerade erst angekommen. Wo ist dieser Besprechungsraum? Geradeaus und dann rechts. Die Gier, heißt es bei uns, fließt am Ende den Gierigen selbst. Die Polen sagen dagegen, jede Hand, die gibt, ist schön. Du bist immer noch der alte Klaus. Ja. Hallo? Hören Sie, Boringer. Grebert. Ich war doch gestern in Ihrer Kanzlei, oder? Natürlich, aber wieso? Welchen Eindruck habe ich da auf Sie gemacht? Eindruck? Was meinen Sie? Habe ich mich so verhalten wie immer oder war ich irgendwie anders, verwirrt? Aber nein. Normal? Vollkommen normal. Können Sie mir meinen Namen sagen? Wie bitte? Ihren Namen? Meinen vollständigen Namen, bitte. Klaus Grebert. Danke. Ich rufe Sie später wieder an. Grebert, Sie dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Er trägt nicht nur den gleichen Namen wie ich, die gleichen Anzüge, Hemden, Krawatten wie ich, hat die gleichen Haare, ist genauso groß wie ich, trägt den gleichen Ring am rechten kleinen Finger. Er betreibt auch hier meine Geschäfte, macht das, was ich auch tun würde, trifft die gleichen Leute, die ich treffen würde, führt die gleichen Verhandlungen. Wenn ich nicht wüsste, dass ich mich vollkommen gesund fühle, würde ich sagen, er ist ich. Sie sind wirklich ganz sicher, dass eine Täuschung ausgeschlossen ist? Ich bin ihm den ganzen Tag gefolgt, habe ihn beobachtet. Das ist keine Täuschung. Das heißt also, der andere ist in Ihre Rolle geschlüpft? Das heißt es nicht bloß, das ist er. Die anderen glauben, er ist ich. Er wohnt sogar im gleichen Hotel wie ich, unter meinem Namen. Sie selbst wohnen auch dort? Natürlich nicht. Ich bin in ein anderes Hotel gezogen. In welches denn? Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ich verstecke mich. Beobachte ihn aus dem Verborgenen. Muss dahinter kommen, was das bedeutet. Ich melde mich. Der Schaden ist vorgefahren. Sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren. Ist er geortet? Großraum Kairo. Gut, das hilft uns weiter. Wenn Boehringer wenigstens den Namen des neuen Hotels rausgekriegt hätte. Solange Gräbert das Handy benutzt, behalten wir ihn im Visier. Aha. Wenn wir zur Kontrolle nicht nochmal einen Mann in die Wohnung geschickt hätten, der würde da unten alles kaputt machen. Wenn er nicht schon dabei ist. Kann schließlich keiner ahnen, dass er einen Tag früher fliegt. Um Ahnen geht's nicht in unserem Job. Unsere Jungs sind im Anflug. Die finden ihn. Hoffentlich schnell. Kann ich nochmal kurz meinen Schlüssel haben? Aber natürlich, Herr Gräbert. Wegen gestern bitte ich noch einmal um Entschuldigung. Hat sich dieser Irrtum aufgeklärt? Ja, natürlich. Ich muss um Entschuldigung bitten. War wohl ein bisschen verwirrt. Kein Problem, Herr Gräbert. Bin gleich wieder unten, hab nur was vergessen. Now once I had a little game, I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. Well, I mean the game. Taco! Ja? Inge? Bist du's? Du lebst? Erschrick nicht. Und hör mir gut zu. In der Zeitung die Gasexplosion in der Wohnung. Ich weiß. Hab's auch gelesen. Es war keine Gasexplosion, es war eine Bombe, ein Anschlag. Ja, und wer ist denn? Es hat die Falschen erwischt. Die beiden Handwerker, die die Wohnung renovierten. Wo bist du? In Sicherheit, noch in Kairo. Aber du, sie glauben zwar, du wärst auch dabei gewesen in unserer Wohnung, aber irgendwann werden sie dahinter kommen. Dich auch suchen, vielleicht bald schon. Ich will nichts mit deinem Scheißdreck zu tun haben. Du bist in Gefahr. Du bist ein solches Schwein. Wie kannst du mich damit reinziehen? Ich hab von nichts gewusst, von gar nichts, bis ich hier ankam. Ich hab's immer geahnt. Dein Geld, deine Geschäfte, deine Beziehungen, deine ganzen Flüge, Teheran, Bagdad, Islamabad, Kairo. Du bist ein Schieber, immer gewesen, ein Gangster. Inge, du musst weg. Fahr irgendwo hin, wo dich keiner vermutet. Versteck dich und vor allem benutz nicht dein Handy. Verstehst du mich? Nie. Damit können sie dich peilen. Wirf es weg. Klaus? Ja? Du sollst verrecken. Die Erstürmungsgesellschaft. In der Vergangenheit wurde durch konkretes Elend der Massen die älteste Wirkungsform. Der Punkt befindet sich, an dem ist die Flucht. Damit ist die Ellbogenfreiheit. Einen überreicht. Sie wird dem Tier von einem Stärken, einem Geschöpf außer ihm das Tier. Aus der unabänderlichen, eigentlichen Ruhe. Ja, ein für alle Mal erklärt zu haben. Das eine gibt nur Grund, dass das ein Wesen eine richtige, einzig überbestehende Machtverhältnis ist. Daher der tödliche Ernst der Flucht. Protokoll vom 7. Mai 2002, 22 Uhr. Am Vormittag ist es mir gelungen, die Kleidung meines Doubles mit ISMX-Sendern zu verwanzen. Der nachfolgende Mitschnitt ist eine Aufzeichnung seines Gesprächs mit Amir Ekbal, dem Verhandlungsführer der Iraner, geführt am 7. Mai 2002 zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr in der Lobby des Hotels Bristol in Kairo. Du weißt, dass es bei so etwas keine hundertprozentige Sicherheit geben kann. Du kommst ohne Garantien, aber du willst unser Geld. Wie soll das gehen? Das war doch schon oft so. Zuerst muss das Geld da sein. Ohne das Geld kann die Sache nicht angeschoben werden. Bis jetzt haben wir nichts als Exportgenehmigungen für eine Traktorfabrik. Das ist lächerlich. In einer Traktorfabrik brauchen nicht unbedingt Traktoren hergestellt werden. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Was ist mit den Zentrifugen? Und die geht es doch jetzt im nächsten Schritt. die Zentrifugen können nur bedingt umdeklariert werden. Dazu muss der Kreis der Eingeweihten vergrößert werden. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute in so einem Exportwirtschaftskontrollausschuss sitzen? Und wenn bloß einer davon nicht mitspielt? Das wird uns schwerfallen. Wir sind dabei, die Rahmenbedingungen zu ändern. In Zukunft. Du weißt, dass in diesen Tagen die entsprechenden Gesetze geändert werden. Da stehen unsere Leute dahinter. Das ist unsere Initiative. Trotzdem, wir sollen 20 Millionen Dollar in ein Fass stopfen, von dem wir nicht wissen, ob es einen Boden hat. Amir, wie lange kennst du mich? Lang genug, um dir nicht 100% trauen zu können. Fortsetzung des Protokolls. Ekbal scheint keinerlei Zweifel an der Identität des Doubles zu hegen. Das heißt, an meiner. Was unter anderem auf die ausgezeichneten Kenntnisse des Doubles zurückzuführen ist. Der Mann kennt sämtliche Figuren des iranischen Geheimdienstes. Es stellt sich die Frage, wie er an diese, also meine Informationen, gekommen ist. Anmerkung Spiegel. Der Fotograf Helmut Newton, glaube ich, hat es vehement abgelehnt, sich selbst zu porträtieren oder überhaupt Fotos von sich machen zu lassen. Er hat das damit begründet, dass er sich sein Spiegelbild nicht kaputt machen lassen möchte. Wenn er in den Spiegel schaue, sehe er immer noch den schönen und unschuldigen 20-jährigen Newton. Spiegel lügen. Ich habe jetzt in einen anderen Spiegel geschaut. In einen, der nicht lügt. Und? Nichts. Das Handy benutzt er nicht mehr und die Jungs können ihn nirgendwo finden. Er versteckt sich. Er weiß natürlich jetzt, was gespielt wird, dass wir ihn ausgeschaltet haben. Leider noch nicht physisch. Wird er versuchen, die Aktion zu torpedieren? Nein, nicht solange er glaubt, das Geld läuft über seine Konten. Und wenn er merkt, dass das nicht so ist? Sollten wir die Sache abblasen? Nein, so schnell lassen wir die Hosen nicht runter. Es ist unser Job, das abzusichern. Die Jungs müssen ihn neutralisieren. Protokoll vom 8. Mai 2002, 23 Uhr. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr traf sich das Double mit Amir Ekbal, diesmal in der Lobby des Hotels Intercontinental. Das Double übergab im Laufe des Gesprächs Ekbal eine Reihe von Papieren, sehr wahrscheinlich Kopien der Vorgenehmigungen zur Ausfuhr der Hochleistungskompressoren, die wichtigsten Komponenten zur Aufbereitung nuklearen Materials. Und warum kriege ich das erst jetzt zu sehen, lieber Klaus? Ich wollte zuerst sicher gehen, ob du noch die Kompetenz hast, über eine solche Summe zu verhandeln. Du kennst uns gut. Vielleicht ein bisschen zu gut. Das Hemd ist dann näher als der Rock. Kann es sein, dass du dich ein bisschen verändert hast, Klaus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unbedingt zu deinem Vorteil. Amir. Kann es sein, dass du dich ein bisschen verändert hast, Klaus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unbedingt zu deinem Vorteil. Amir, wie kommst du denn da drauf? Gut, kommen wir mal zum Transfer der einzelnen Margen. Margen? Was dachtest du, dass wir 20 Millionen einem großen Hafen rüberschieben? Wie viele Margen? 2, 7, dann 6. Also 7 Millionen sofort. Über das Isle of Man-Konto an meine belgische Firma. Wie gehabt? Du bist sehr schnell. Fortsetzung des Protokolls. Ekbal traut ihm nicht. Wahrscheinlich ahnt oder weiß Ekbal sogar, dass er nicht ich ist. Damit stellt sich die Frage, warum Ekbal trotzdem das Spiel weiterspielt. Obwohl der andere solche Fehler macht. Er ist zu schnell. Zu gierig. Die Konten. Bohrringe. Hallo? Ich bin's. Grebert. Grebert? Sind Sie erstaunt, dass es mich noch gibt, Bohrringe? Aber ich bitte Sie. Oder hatten Sie mit dem Anruf meines Ersatzmannes gerechnet? Der benutzt doch sicher den gleichen Namen und auch meine Unterschrift. Grebert. Sagen Sie mir, was mit meinen Konten ist, mit meinen Firmen. Begreifen Sie bitte, ich hatte keine andere Wahl. Sie sind hinter die ganze Konstruktion gekommen. Sie haben mich erpresst. Es ging um meine Existenz. Das Einzige, was ich Ihnen raten kann, ist, gehen Sie zu den Iranern. Dann wäre ich wirklich tot. Und was schlägst du jetzt vor? Jetzt? Jetzt werden wir uns unbedingt betrinken. Sofort. Amir, du trinkst? Manchmal ja. Du scheinst ja nichts vergessen zu haben, Klaus. Weißt du, wann wir uns beide das letzte Mal richtig betrunken haben? Amir, ich... Ich meine, richtig betrunken. Es gibt eben Dinge im Leben, an die man sich nicht gerne erinnert. Dein Jubelperser, Mann. Ah, ja, jetzt komm ich. Das war's. Jetzt hat ihn Eckball durchschaut. Anmerkung. Für viele ist es ein großer Wunsch, ein Traum, sich von außen betrachten zu können. Baudelaire, glaube ich, war es, der in seiner Wohnung versteckte Spiegel aufgestellt hat, nur um sich einmal für einen kurzen, zufälligen Augenblick so sehen zu können, wie andere ihn sehen. Ich habe mich von außen gesehen. 4 Tage lang. Und ich kann sagen, es ist nichts, was ich einem anderen wünschen möchte. Nichts. Er hat genau 29 Sekunden mit Boringer telefoniert. Nach 45 Sekunden hätten wir ihn orten können. Aha. Und die Jungs haben auch noch keinen Anhaltspunkt. Er kennt sich in Kairo 10-mal besser aus als Sie. Tja, er ist clever. Ich hab's gewusst. Kann er die Operation noch gefährden? Das werden wir erst wissen, wenn das Geld auf unseren Konten ist. Oder auch nicht. Und bis dahin? Protokoll vom 10. Mai 2002, 18 Uhr, auf dem Rückflug. Obwohl Eckball meiner Ansicht nach das Double durchschaut hat, also weiß, dass nicht ich ihm gegenüber sitze, gehen die Verhandlungen weiter. Das kann nur bedeuten, dass Eckball auch mich durchschaut hat, zumindest meine wahren Absichten erahnt. Aber wieso? Woher? Die von mir aufgezeichneten Mitschnitte dieser Verhandlungen samt meiner Protokolle habe ich kopiert und an 3 voneinander unabhängige Notare zur Aufbewahrung geschickt. Anmerkung. Spiegel. Echte Spiegel wie mein alter Ego enthüllen einem nicht nur das wahre Alter. Ähnlich wie bei Dorian Gray zeigen sie einem auch, was man mit sich selbst gemacht hat. Den Verrat an sich selbst, das ist es. Oscar Wilde hat aber bloß die Oberfläche bearbeitet, die Ebene äußerlichen, lasterhaften, verbrecherischen Handelns. Wenn ich mich durch das Verbrechen zu dem mache, zu dem ich mich zu sein entschieden habe, das ist nicht der Verrat. Den Verrat begeht man nicht am eigenen Bild, sondern an den Möglichkeiten, die man einmal dort hineingelegt hat. Jens, lassen Sie mich hier unterbrechen. Das Bade gut drin ziehen. Das war kein sehr langer Gewinn. 17.03 Uhr. In dieser letzten Interview befreit worden. Im neuesten, so lauteten die offiziellen Meldungen. Ich werde alt. Bleib doch fassen. Das ist das, was ich Ihnen in bisherigen Ermittlungen sagen kann. Wie Sie Renzo von einer illustrierten als Sympathisantin der Terrorszene aus der Wirtschaft. Die öffentliche Fahndung zur Ergreifung der 16.30 Uhr. Klaus, was machst du denn hier? Entschuldige, dass ich vorher nicht angerufen habe. Was willst du denn hier? Kann ich reinkommen? Ja, ich weiß nicht. Bitte, Imke. Also gut, komm schon. Wir haben ihn. Wo? Noch nicht ganz, aber wir haben seine Spur. Die Jungs haben am Flughafen die Passagierlisten der letzten beiden Tage gecheckt. Er ist heute um 17 Uhr nach Rom geflogen. Und warum haben sie nicht geschnappt? Er benutzt seinen alten englischen Pass. Scheiße. Und in Rom? Sind wir möglicherweise auch zu spät dran. Entweder taucht er da unter oder er fliegt weiter. Er wird weiterfliegen. Oder schon weitergeflogen sein. Das, was er erledigen will, kann er nur hier, in Deutschland, erledigen. Wahrscheinlich wird er als erstes versuchen, an seine Konten zu kommen. Das kann er nicht. Wir haben Boehringer gezwungen, die Banken über seinen Tod zu informieren und die alleinige Treuhänderschaft anzutreten. Wir müssen ihn trotzdem finden. Naja, hier und da mal eine kleine Affäre, aber nie länger als ein paar Monate. All die Jahre? Ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht dafür geschaffen. Wofür? Ihr Kinder, dauerhafte Bindung. Glaubst du wirklich? Immerhin waren wir doch damals fast 3 Jahre zusammen. 3 Jahre, 5 Monate und 7 Tage. Du hast mir meinen Radikalismus damals immer übel genommen. Und dass ich nach Beirut gegangen bin, stimmt's? Er hatte Angst um dich. Aber dann gab es eine Zeit, wo ich dich dafür bewundert habe. Tatsächlich? Ja. Als ich sah, was mit den anderen geschah, nach dieser Zeit. Wie sie weich wurden, Jahr für Jahr lauer. Sobald sie in festen Anstellungen saßen, ihre Gehälter festkneteten, Steuervorteile nutzten. Das ist die Biologie, das Älterwerden eben. Heißt älter werden, kleinmütig werden, die Vernunft zu suspendieren, die Ideale zu verraten? Und das alles, glaubst du, hätte ich nicht getan? Ich weiß nicht, was du getan hast. Jedenfalls erschienst du mir damals aus einem anderen Holz als die Lauen, für die die Weltrevolution nichts als eine Begriffshülse war, mit der man Eindruck schinden konnte. Du hast das doch gelebt, es zu deiner Existenz gemacht, oder nicht? Und jetzt? Wer glaubst du, bin ich jetzt? Ich weiß nicht. Immer noch der gleiche? Es ist mehr als 20 Jahre her, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe. Wo warst du überall? Ja. Im Libanon? In Teheran? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Erzähl. Stimmt das? Die letzten 20 Jahre weißt du nichts von mir? Was hier vor sich geht in diesem Land, ist ja Wahnsinn. Wir haben den Verdacht geäußert und dazu sind wir berechtigt. Aber dass sich dafür eine solche Autorität wie Sartre einspannen lässt. Zwischen der politischen Dimension und der humanitären, weil sie als politische Gefangenen so unterdrückt werden. So wie andere Gewaltanschläge in anderen Städten der Bundesrepublik haben gezeigt. Seine Frau ist abgetaucht. Ihre neue Wohnung steht leer. Dann scheint er sie gewarnt zu haben. Das passt eigentlich gar nicht zu ihm. Sonst hat er immer verbrannte Erde hinter sich gelassen. Sollen wir sie suchen? Nein, nein, ich glaube nicht, dass er sie anläuft. Sondern? Jetzt, wo er weiß, dass er nicht mehr an seine Konten kann, wird er radikaler werden und gefährlicher. Er wird herausfinden wollen, warum wir ihn ausgeschaltet, untersetzt haben und vor allem, wie wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Kann er das? Vielleicht. Wenn er weit genug zurückgeht. Zurück in seine Vergangenheit. Catacombs, nursery bones, winter women throwing stones, carrying babies to the river. Nein, Kinder nicht, keine Kinder. Und warum nicht? Und deine Frau? Wir haben uns getrennt. Hast du sie verlassen oder sie dich? Wer kann das so genau sagen? Und warum hat sie dich verlassen? Es ist immer das Gleiche, die Arbeit. Arbeit? Ah ja. Erinnerst du dich eigentlich noch an die Schah-Demonstration 67? Ob ich mich erinnere? An bestimmte Details, bestimmte Personen. Kommt drauf an. Wieso interessierst du dich dafür? Nur so, weil wir gerade darüber sprachen. Darüber haben wir nicht gesprochen. Es war unsere intensivste Zeit. Deine intensivste Zeit. Immerhin, wir waren zusammen. Also, warum interessierst du dich dafür? Vielleicht gibt es manchmal im Leben gewisse Schleifen. Bögen, Linien, die sich kreuzen. Und eine Gegenwart, die von der Vergangenheit eingeholt wird. Wenn man es dramatisch ausdrücken möchte, ja. Und ich? Bin ich eine von diesen Schleifen? Gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Sumpf hinter dem Sperrpolizei stehen vorliegende Reihe von Polizisten. Der Schar ist eben vorgefahren, damit ihnen die Eier und die Tomate auf einzelne Felsen zwischen der Polizei und den jenen Demonstranten, die wiederum für den Schar sind, nicht erreichen. Erinnerst du dich noch an einen Kommilitonen von uns, einen Sandler? Sandler? Wir hatten eine Zeit lang mit ihm zu tun, Arbeitskreise und so weiter. Danach hast du dich öfter mit ihm allein getroffen. Soll das jetzt ein nachgeholtes Eifersuchtsdrama werden? Es ist wichtig. Du hast deine Eifersucht immer sehr gut zu verbergen gewusst. Ich frage mich jetzt, was er damals von dir gewollt hat. Er hat mich ein bisschen umworben, das war alles. Was hat er von dir wissen wollen? Ich sag doch, er hat mit mir geflirtet, mir nicht. Er hat einen Grund dafür. Und das weißt du. Der Grund war ich. Ach, sicher. Alles drehte sich nur um dich. Du warst das Zentrum der Weltrevolution. Du weichst meiner Frage aus. Ich frag mich jetzt schon 20 Jahre, wie ich einmal einen so eitlen, so durch und durch machtbesessenen Menschen lieben konnte. Einen, dem nichts auf der Welt wichtiger ist, als im Mittelpunkt zu stehen, die Fäden zu ziehen und die anderen gegeneinander auszuspielen. Du hast nicht dazu gehört. Weil du mich ja schon zu deinem Besitz zählen konntest. Glaubst du, mir wäre es um Besitz gegangen? Macht und Besitz bedingen sich doch. Vielleicht ging es dir damals noch nicht unbedingt ums Geld. Geld? Wie meinst du das? Nichts. Du hast also doch verfolgt, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Stand doch in jeder Zeitung, als die Saudis die Anteile an diesem Konzern haben wollten, dass da ein Kaufmann Gräbert vermittelt hat. Ach ja. Kaufleuten geht's doch ums Geld, oder? Was war also damals mit diesem Sandler? Ich hab's dir gesagt. Nicht alles. Er war ein Kommilitone, ein Student. Nein, nicht nur ein Student. Sondern? Er hatte Kontakte zu deutschen Geheimdiensten. Ach. Entscheidend ist, was er von dir wissen wollte und was du ihm gesagt hast. Nichts, ich habe ihm nichts gesagt. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Dein Jubel, Perser, deine Kontakte nach Teheran, zur Revolution. Und? Er hat mich nicht danach gefragt, also habe ich es ihm auch nicht gesagt. Das war's, was ich wissen wollte. Was glauben Sie, ist sein Plan? Wenn er herausgefunden hat, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind... Wird er zu den Iranern gehen? Das kann er nicht. Dann wüssten Sie sofort, dass er all die Jahre falsch gespielt hat. Was wird er sonst tun? Ich weiß nicht, ob er genug hat, um sich zur Ruhe setzen zu können, aber er wird's wohl müssen, so oder so. Und sobald er sich in Sicherheit weiß, wird er die Presse mit allem beliefern, was er hat. Das wird mindestens 20 Abgeordnete den Kopf kosten. Und uns auch. Gott, haben Sie mich erschreckt. Entschuldigen Sie, das war keineswegs meine Absicht. Was? Ich meinte, es wäre alles geklärt. Ja, sicher. Aber ich habe noch etwas Persönliches. Persönliches? Nein, nein. Nichts, was Ihre Person angeht. Etwas, was die Person angeht, für die Sie angesprungen sind. Ich verstehe nicht. Sie verstehen schon. Es ist aber auch egal. Ich vollziehe an Ihnen sozusagen einen Freundschaftsdienst, den ich der anderen Person glaube, schuldig zu sein. Leider kann ich ihn ihr nicht selbst erbringen. Gehen wir das Café dort drüben. Du willst gehen? Ich muss. Du bist also nur gekommen, um zu hören, dass ich dich damals nicht verraten habe. Ich musste mir Klarheit verschaffen. Und jetzt? Gehst du jetzt wieder deinen Geschäften nach? Warum hast du mich belogen? Was meinst du damit? Das hier. Du hast in meinen Sachen gewühlt. Das gehört zu meinem Beruf. Beruf? Hier. Du hast mich beobachtet, jeden meiner Schritte verfolgt. Auch noch den kleinsten Schnipsel ausgeschnitten aus jeder Zeitung, die du kriegen konntest. All die Jahre. Warum? Ich wollte wissen, was aus der Weltrevolution wird. Wie sie blüht, gedeiht, vorankommt. Warum? Glaubst du vielleicht, ich hätte dir die ganze Zeit hinterhergeweint? Hätte mir ein Poesiealbum zugelegt? Die Poesie der vergangenen Liebe? Jedes Fätzchen des verlorenen Liebhabers gesammelt, gepresst, eingeklebt, aufbewahrt? Ein Herbarium vertrocknender Sehnsucht? Ja, genau das denkst du. Ist es denn nicht so? Also doch Hass. Letztendlich läuft sie aufs Gleiche hinaus. Trotzdem verstehe ich es immer noch nicht ganz. Hast du nicht vorhin gesagt, du hättest mich bewundert? Wie verträgt sich das mit all dem gesammelten Hass hier? Natürlich verstehst du das nicht. Jemand, der sich als Zentrum des Universums betrachtet, braucht sich nicht der Mühe zu unterziehen, sich in die lächerlich kleinen Gedanken dieser winzigen und überflüssigen anderen Wesen hineinzuversetzen. Also gut. Du hast dich daran geweidet, den krummen und kriechenden Gang der Revolution zu verfolgen. Das Sterben der Idee der Befreiung. Hat es dir wenigstens Genugtuung verschafft? Du? Du nimmst diese Worte noch in den Mund? Revolution? Befreiung? Ihr tratet zu dem Herde, wo alle Glut verstarb. Licht war nur an der Erde, vom Monde Leichenfarb. Ja? Und? Wie steht die Sache in Kairo? Der Ersatzmann hat ausgezeichnet operiert. Sie haben nichts gemerkt. Ist überwiesen worden? Ja, die ersten beiden Drittel, das letzte ist avisiert. Man wartet die Beschlüsse ab, die Abstimmung. Wir arbeiten dran. Was ist mit Greibert? Haben Sie ihn? Wir arbeiten daran. Das geht doch wohl auf Ihre Kappe, Sandler, dass wir über Jahre auf einen Doppelagenten gesetzt haben. Einen Mann, der mehr auf der anderen Seite steht als auf unserer. Und der uns bei der geringsten Gelegenheit auffliegen lassen kann. Der uns alle in der Hand hat. Das kommt manchmal vor in unserem Handwerk. Nein, sowas darf nicht vorkommen. Also korrigieren Sie das. Schnell. Wie gesagt, wir arbeiten daran. Ihr tauchtet in die Aschen die bleichen Finger ein. Mit Suchen, Tasten, Haschen wird es noch einmal Schein. Geschäfte hast du gemacht. Miese kleine Geschäfte. So mies und klein sind die nun auch wieder nicht. Sag bloß, du bist doch noch stolz darauf. Sie mussten gemacht werden und ich bin einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der das kann. Ich sag's doch, Größenwahn. Nein, ich war von dem, was ich tat, überzeugt und es war notwendig. Ich musste dazugehören und ich wollte dazugehören. Und was ist daraus geworden? Du regierst ein Briefkastenfirmen-Imperium, kassierst Provisionen für Vermittlerdienste, schiebst Millionen über Offshore-Banken. Ohne das funktioniert dieses Geschäft nicht. Ach, jetzt sprichst du selber aus. Geschäfte. Du hast aus der Revolution ein Geschäft gemacht. Es ist mittlerweile ein globales Spiel und wir bestimmen da nicht die Spielregeln. Du bist so erbärmlich. Du hast dich für die Faulheit entschieden. Für Machtspielchen in Luxushotels, für das Laue. Und deine Lauheit wiegt mehr als die der anderen. Die haben nur sich selbst verraten. Aber du hast nicht nur dich selbst, deine Ideen. Du hast auch noch deine Sache verraten. Deine eigenen Leute. Seht, was mit Trostgebärde der Mond euch rät. Tretet weg vom Herde. Es ist worden spät. In Berlin? Seit gestern. Er ist mit dem Flugzeug gekommen. Deshalb konnten wir seine Spur wieder aufnehmen. Dann ist er aber wieder abgetaucht. Er geht die vierte zurück. Ein Wiedergang. Was meinen Sie? Dass ich weiß, wo er ist. Seit Ende der 60er Jahre hat er mit und für uns gearbeitet. Er war einer von uns. Wusste das die Gegenseite? Ich meine, meine Leute. Sie wussten nur, dass er gute Beziehungen zu uns hat. Deshalb haben sie ihn alle Verhandlungen mit uns führen lassen. Aber Sie wussten nicht, dass er alle Informationen, an die er kommen konnte, an Sie weitergab? Nein, natürlich nicht. Ein Doppelagent also. Heißt das, Sie auf der anderen Seite wussten auch nicht, dass er Informationen über Ihre Organisation an unsere Leute weitergab? Bis vor kurzem nicht. Das heißt, Sie sind ihm erst kurz vor diesem Deal hier auf die Schliche gekommen. Wie? Ich kenne ihn, wie gesagt, sehr lange. Wir waren Brüder. Und ich habe bemerkt, wie er sich verändert hat. Wie er zum Zyniker wurde über all die Jahre und alle die Ereignisse. Das alles nur noch als Spiel ansah. Und nur noch darauf achtete, dass er selbst nicht zu kurz dabei kam. Also bin ich misstrauisch geworden. Und haben herausbekommen, dass er diesen Deal hier gar nicht durchführen wollte. Hatte er vielleicht politische Gründe? Ich meine, die heimliche atomare Aufrüstung des Iran. Vielleicht. Vielleicht hat er auch politische Gründe. Aber eher glaube ich, dass er müde geworden ist. Müde? Er wollte den Deal zum Platzen bringen, indem er das Geld für sich einstrich und sich damit absetzt. Und darauf haben Sie die Informationen? Es ist meine Pflicht, dass wir bekommen, was wir brauchen. Und deshalb haben Sie unsere Leute über ihn informiert? Nicht direkt. Woher weißt du das? Aus keinem dieser Zeitungsartikel war das zu schließen. Aus keinem. Ich hab's aber geschlossen. Das konntest du nicht. Das konnte niemand. Sonst hätte ich meine Rolle nie spielen können. Also, woher weißt du's? Gut, ich hab's nicht gewusst. Ich hab's geahnt. Das glaube ich nicht. Ich hab dich damals mit Sandler gesehen. Aber du wusstest doch überhaupt nicht, dass Sandler... Du hast es ihm damals also doch gesagt. Nein. Damals nicht. Die Jungs sind jetzt vor dem Haus. Alle Ausgänge besetzt. Gut. Was sollen Sie als nächstes machen? Stürmen? Nein, nein, nicht stürmen. Warten Sie. Du hattest also die ganze Zeit über Kontakt mit ihm? Nein, nicht die ganze Zeit. Er hat sich aber immer mal wieder gemeldet. Warum? Was wollte er? Na, was schon. Wissen, ob du vielleicht wieder Kontakt mit mir aufgenommen hast. Und vor allem wissen, ob du für die anderen arbeitest. Immer wieder hat er gebohrt. Und du hast es ihm nie gesagt? Er hat nie von meiner Doppelrolle erfahren? Doch. Wann? Als dein Deal mit der Anlage zur Herstellung von Atomsprengköpfen anfing. Du wusstest davon? Doch nicht von Sandler. Nein. Von wem? Ja? Ist er bei Ihnen? Ja. Bringen Sie sich in Sicherheit. Unsere Männer stehen vor Ihrer Tür. Nein. Ich kann Ihnen noch 10 Minuten geben. Entweder kommt er dann alleine raus oder wir stürmen die Wohnung. War er das? Ja. Was wollte er? Du bist in Gefahr. Sie warten draußen auf dich. Es gibt eine Möglichkeit. Von der Wohnung einer Nachbarin gibt es einen Durchgang zum Nachbarhaus. Nein. In 10 Minuten kommen sie rein. Gut. Dann gehe ich jetzt. Klaus! Kannst du dich noch an das Seminar über die Wahrnehmung erinnern? Sehend bin ich nicht Gesehene. Ich sehe mich nicht sehend, sehe ich mich als Spiegelbild. Mein wahres Bild entgeht mir so wie dieses. Ich kann es nur als meines erweisen, indem ich mich von ihm abwende. Klaus! Vor ein paar Tagen ist es mir trotzdem widerfahren. Ich habe mich sehen können. Und ich habe mich geschämt. Endgültig geschämt. Eckball. Was? Ich hab's von Eckball erfahren. Er war hier. Und dann habe ich Sandler informiert. Du hattest recht. Mit allem. Also wende ich mich ab. Warum haben Sie mir das alles erzählt? Ich wollte mich ein wenig erleichtern. Es dem erzählen, den es am meisten angeht. Weil er in seine Rolle geschlüpft ist. Ihm kann ich ja wohl nicht mehr erzählen. Vielleicht hat sich auch ein wenig von ihm auf Sie übertragen. Aber das wird Ihnen kaum helfen. Was meinen Sie? Glauben Sie, wir können Sie mit Ihrem Wissen am Leben lassen? Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte für die CDU-CSU nochmals eindeutig feststellen, und ich weiß, dass wir uns hier innerhalb der Koalition mit den Damen und Herren der Opposition einig sind, illegale Waffenexporte sind mit Empörung und Verachtung zu verurteilen und hart zu bestrafen. Das große Problem des Dual Use, das eben auch... Ja? Haben Sie es gehört? Die Novellierung ist durch. Glückwunsch. Und was ist mit Greibert? Der Fall ist erledigt. Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich Ihnen jetzt auch gratuliere. Nein, das erwarte ich nicht. Wir machen alle nur unseren Job. Ich wehre mich auch gegen Vorwürfe, wie sie die SPD eben wieder hat anklingen lassen, dass innerhalb des Wirtschaftsministeriums oberflächlich genommene und augenzwinkernde Vereinbarungen stattfinden. Ich finde, auch in dieser Allgemeinheit darf man Vorwürfe nicht erheben. Damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende dieser Debatte. Der Ältestenrat schlägt die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 487 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vor. Das Haus ist offensichtlich damit einverstanden. Dann ist diese Überweisung beschlossen. I be a mirror, reflect what you are. In case you don't know, I be the wind. Wiedergang. Kriminalhörspiel von Peter Meisenberg. Es sprachen Gräbert, Peter Gawaida, sein Double, Dietmar Müß, Inge, Christiane Leuchtmann, Imke, Alexandra Lange, Boringer, Felix von Manteuffel, Eckball, Slahedine Benzard, Sandler, Volkmar Kleinert. Ferner Michael Deffert, Ahmed Fati, Peter Luckner, Viktor Mrinski, Kirstin Petri und Charles Wirz. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Bettina Krohl. Regieassistenz Kirstin Petri. Regie Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk 2002.